Die idealische Freiheit von Friedrich von Schiller. Aus dem Leben heraus sind der Wege zwei dir geöffnet. Zum Ideale führt einer, der andere zum Tod. Siehe, dass du bei Zeiten noch frei auf dem ersten entspringest, ehe die Parze mit Zwang dich auf dem andern entführt.